Hallo und herzlich willkommen zu Achtelfinale. Der ultimative Showdown. 16 Dinge, Personen, Sachen treten gegeneinander an. Erlebt mit, wie in diesem ultimativen Showdown es nur einen Sieger geben kann. Und nun geht es los. Gefällt euch dieses Format? Dann schreibt uns. Wir sind schon gespannt, was ihr davon denkt. Und nun, viel Spaß. Achtelfinale. Ja, und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil des Achtelfinales. Wir sind schon fortgeschritten und haben nur noch ganze 8 Personen hier drin, beziehungsweise Personengruppen. Es ist kompliziert, wir sind aber schon im Viertelfinale. Und das Motto, das zu entscheiden, gilt dieses Mal, also das Thema ist, wer gäbe den oder die beste Bundestrainerin, also Fußball, ab und welche Strategien und Trainingsmethoden würden die Personen vielleicht einsetzen. Und es treffen wir aufeinander, Aufschneider Martin Gehr gegen Arsen Gesche. Also bei Fußball bin ich schon so herrlich uninspiriert. Dominik, sag doch einfach was und ich widerspreche dir dann. Die Gesche als Fußballtrainerin fände ich irgendwie schwierig, weil, also ist die der Männer- oder der Frauennationalmannschaft-Trainer? Ich würde mal sagen, so als Jogi Löw-Nachfolgerin, also Männer. Nachfolgende, wie auch immer. Okay, alles klar. Ich glaube tatsächlich, dass sie, glaube ich, viel über Furcht motiviert. Aus ähnlicher Argumentation, wie wir bereits in der ersten Runde gesagt haben, aber auch da historischer Kontext, Fußball, ich bin mir nicht sicher, in welchem Jahrhundert sie war, ob Fußball überhaupt schon erfunden war, aber tendenziell, ich weiß gar nicht, was sind die ältesten Fußballvereine, so 1860 ist, glaube ich, schon ganz vorne mit dabei, was hier Gründungsdatum angeht, und da könnte die Gesche auch gelebt haben in dem Zeitraum, oder? Ja, das kommt glaube ich, hin. Das war die letzte, hingerichtet wurde in Bremen, glaube ich. Also hätte ich gesagt, ungefähr in der Zeit. Also ich sage die Gesche, und sie hat motiviert durch Furcht. Ja, also die hat sicherlich auch einen radikalen Ernährungsplan. Also da wäre sie sicherlich ganz, ganz weit vorne mit dabei. Ja. Ich stimme dem Dominik zu, das ist einfacher als mir, zu heiß, als mir was anderes zu überlegen. Moment, hat er jetzt aber nicht gerade gegen Gesche argumentiert? Ach so, Moment. Nein, ich hab gesagt Gesche, ja. Und sie motiviert mit Furcht. Ach so, das ist dann ein Pro, das finde ich schön, dem schließe ich mich an und wir sind dann mal einer Meinung. Arsen Gesche wäre auf jeden Fall hier top Trainierende. Dann treten mit dem gleichen Argument gegeneinander an, der Spaghetti-Reisende Spears gegen den Egel-Anwalt. Naja, der Spears ist halt ein Sportler. Ich meine, das war ein Speerwerfer. Also den sehe ich schon in seiner Rolle als sportliche Führung für so eine Fußballmannschaft. Auch wenn es ein anderer Sport ist, ich habe mal gehört, oder mein Golflehrer hat mir das mal erklärt, dass die meisten Sportarten sind ja Schleudersportarten, also mit so einer Schleuderbewegung. Und wenn man da eins mal verstanden hat, dann kann man die alle. Und Fußball und Speerwerfen ist sicherlich auch Schleudern. Okay, das ist die gewagteste Sportthese, die ich in meinem Leben jemals gehört habe. Ist dir schon mal aufgefallen, ich respektiere dich einfach sehr. Ist dir schon mal aufgefallen, dass viele Tennisprofis auch sehr gute Golfspieler sind? Denk mal drüber nach. Nein, noch nie in meinem ganzen Leben. Ja, dann hast du was verpasst. Denk mal drüber nach. Und tatsächlich kann das ja sein, aber ich meine, zwischen Fußball und einem Sport, den du mit den Händen spielst, ist ja... Ist egal. Du hast eine explosive, schleudernde Bewegung. Das ist bei diesen beiden Sportarten ähnlich. Ich behaupte, das ist so. Du erinnerst mich gerade an Sheldon Cooper, der sagt, dass er garantiert toll irgendwie Football spielen kann, weil er weiß ja die physischen Theorie. So gibt es garantiert eine Folge von Big Bang Theory, wie er der gleich macht. oder Autofahren. Ich kann Autofahren, weil ich weiß die Theorie. Und du ahnst sicherlich, wie das ausgeht. Muss ich dir jetzt wirklich hier noch Quellen raussuchen? Nee, das ist zu heiß. Du findest für alles Quellen im Internet. Das ist keinerlei. Doch. Dominik, für wen argumentierst du denn? Also, mir fehlt, was waren beide Optionen nochmal? Sag mal bitte eine zweite Nummer. Der Spaghetti-Reisende Spears oder der Egelanwalt? Also, das Ding ist halt, der Egelanwalt ist halt wirklich, also niemand, den ich sehe, dass er eine Fußballmannschaft trainiert, weil, keine Ahnung, aus genannten Gründen und weil der, glaube ich, mit Fußball wenig am Egel hat und deswegen werde ich trotz der lückenhaften Argumentation aus meiner Sicht definitiv auch in diese Richtung argumentieren und gebe den Punkt definitiv weiter. Hast du jetzt lückenhaft oder lügenhaft gerade gesagt? Lügenhaft gibt's gar nicht. Ich stimme euch völlig zu. Ein Sportler liegt natürlich hier näher als ein Egeljurist. Es treten gegeneinander an, weiter als Jogi Löw nachfolgende. Einmal die Banklady Gisela Werler und unser Stuntman Arnim Dahl. Also Gisela sehe ich tatsächlich eher so in der Massagestube nach dem Training. Da glaube ich, könnte die doch einen Beitrag leisten zur Verbesserung der Mannschaftsphysis und Psyche. Ich glaube aber als wirklich Trainer, so ein Stuntman kann ich mir davor schon vorstellen. Ja, der Arnim Dahl ist halt auch körperlich absolut fit gewesen. Ich meine, das ist ja auch das, was man irgendwie in der Folge so klar raushört, dass das wirklich schon krass war, was der körperlich geleistet hat. Und ich glaube, dass er jemand ist, der dann auch eine Mannschaft irgendwie begeistern kann mit eigenem Zutun und mit eigenem Vorbild. Insofern befürchte ich fast, dass wir bei dieser spektakulären Kategorie doch auch wieder der gleichen Meinung sind. Gibt's doch gar nicht. Gut, damit kommt Arnim Dahl eine Runde weiter. Und zuletzt treffen aufeinander in dieser Kategorie Nachfolger für Jogi Löw, der Golfer Maurice Flitcroft gegen Klaus und Klaus. Boah, das ist gemein. Ich möchte nicht, dass einer den anderen aussticht an der Stelle. Also Klaus und Klaus hätten natürlich sofort eine gute Fußballhymne am Start, während unser Golfer einfach schon allein so viel Sympathien auslösen würde, dass die Spieler gefügig würden. Also da fällt es mir echt schwer, mich zu entscheiden. Also ich würde aus einer ähnlichen Argumentation heraus als soeben auch sagen, dass der unser Sportlerkollege hier eindeutig im Vorteil ist. Versuchst du jetzt einfach, meine weil der, auf niedrigstem Niveau schon Spitzengolf gespielt hat. Versuchst du jetzt meine Schleudersportbewegung, die du gerade noch kritisch auseinandernehmen wolltest, jetzt als Argumentation herzunehmen? Es ist nämlich tatsächlich so, dass du einen Bumerang geschleudert hast, Jürgen. Verrückt. Also dann, ich einige mich ja gern mit dir. Also nehmen wir Maurice. Einfach schon alleine. Und wie ein Bumerang komme ich immer wieder bei dir an. Und damit kommt Maurice Flitcroft eine Runde weiter. So, ich würfle jetzt für die nächste Runde. Und wir befinden uns da ja dann schon im Halbfinale. Die nächste Kategorie aus. Und die lautet: Wer dieser Personen wäre wohl die beste Reiseleitung bei einer Kaffeefahrt in der Lüneburger Heide? Und es treten an Arsen Gischel gegen Spaghetti-Reisender Spears. Naja, da haben wir jetzt klare Reisekompetenz, würde ich sagen, an der Stelle. Das macht es natürlich einfach. Wenn es allerdings darum geht, Heizdecken zu verkaufen. Ich stelle jetzt mal eine Frage, die vielleicht für euch absolut klar ist, aber die ich nur nicht ganz verstanden habe. Das sind ja jetzt immer die gleichen. Also um was spielen wir jetzt? Weil die gefühlt sind jetzt schon irgendwie 5-mal die gleichen Personen in einer Runde weitergekommen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wenn du vielleicht nochmal kurz erklärst. Genau, also wir haben so ein, so ein Turniermodus. Es treten immer zwei gegeneinander an und eine. Genau, aber ich hätte gedacht, und das ist vielleicht ein grundlegendes Problem, dass du alle Figuren, die wir jemals hatten, quasi jetzt vorbereitet hast, aber es sind ja immer die gleichen. Ja, nein, wir haben 16 Stück und wir hatten ja in der ersten Folge, war das war das Achtelfinale. Daher der Name. Okay. Wir hatten bis gerade das Viertelfinale und jetzt sind wir schon im Halbfinale. Das ist so ungefähr okay. Das Niveau, auf dem ich hier diskutieren muss. Ey. Das, Willkommen bei 8. Ja, das gefällt mir und ihr dürft auch gleich weiter argumentieren mit den Argumentationen für Arsène Gishe oder unseren Spaghetti-reisenden Spears. Ja, also ich bleibe dabei. Arsène Gishe kann vielleicht auf so einer Fahrt Heizdecken an den Mann bringen, aber was wirklich die Reiseleitung angeht, sehe ich hier klar unseren Speerwerfer im Vorteil. Also die Gishe, ist ja die Frage, was die Erwartungshaltung ist für so ein hier Reiseleitung in der Lüneburger Heide. Ja? Ja, bei einer Kaffeefahrt in der Lüneburger Heide. Genau, weil das Ding ist halt, eine Kaffeefahrt ist halt für mich schon etwas, was halt extrem mit alten Leuten verbunden ist. Und wer weiß, also vielleicht ist ja auch der eine oder andere dabei, der halt irgendwie genug hat so und der ein schönes Leben geführt hat und der halt einfach sich denkt so, ich nehme es nochmal mit. Und in dem Fall könnte ich tatsächlich auch die Gishe sehen. Okay, der Spaghetti-Reisende liegt natürlich sehr nahe. Aber ich würde mich aus einem ganz trivialen Grund für Arsène Gishe entscheiden und bin sehr enttäuscht, dass ihr den nicht angebracht habt an der Stelle. Und das wäre, man könnte das Ganze eine Mäusebutterfahrt nennen. Sie hat ja aber auch Weinreiseerfahrung. Das stimmt natürlich. Das hätte man anbringen können. Aber jetzt ist die Entscheidung schon gefallen. Aber ihr könnt argumentieren beim gleichen Thema immer noch. Der Stuntman Arnim Dahl gegen den Golfer Maurice Flitcroft. Ja, das ist ein No-Brainer. Dominik, sag's. Eindeutig Arnim Dahl, weil, und jetzt darf der Jürgen zu Ende machen. Nee, darauf falle ich nicht rein. Nein, also wie wir alle wissen, gibt es in der Lüneburger Heide wundervolle Golfplätze und der ist natürlich unser Golfprofi, ist ja quasi auf jedem Grün zu Hause und der könnte, glaube ich, den Leuten schön rüberbringen, wie toll es doch hier ist in der grünen Heide in Lüneburg, wo man auch mal schön einlochen kann. Das muss ich jetzt einfach glauben. Also ich war, glaube ich, einmal in der Lüneburger Heide und bin durchgefahren und habe exakt eine Heidschnucke und eine Straßenprostituierte gesehen und mehr weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, so in der ersten und wahrscheinlich auch in der zweiten Welt ist zwischen zwei Golfplätzen nie so arg weit. Also da gibt es schon so einige. Okay. Ich würde noch als Argument in den Raum werfen, dass Arnim Dahl natürlich super Versicherungen noch verkaufen könnte, aber wir haben uns offensichtlich hier schon für den Golfer Maurice Flitcroft entschieden. Ja, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem kleinen Finale. Denn unsere jetzt kürzlich Ausgeschiedenen treten in folgende Kategorie gegeneinander an. Wer wohl die Person, die am besten wäre, um Kinder ins Bett zu bringen. Welche Rituale und welche Gute-Nacht-Geschichten würden da anfallen? Und es treten gegeneinander an der Spaghetti-Reisende und der Stuntman Arnim Dahl. Also als Vater einer Tochter kann ich dir sagen, dass Arnim Dahl deutlich besser wäre, weil bisweilen sind Kinder abends so aufgedreht, dass sie noch energielos werden müssen. Und der wird halt einfach mit denen ein paar sportliche Übungen machen und dann vielleicht ein bisschen an der Decke rumkrabbeln und an der Wand hochgehen und dann lustig noch umher springen. Und ich denke, das wäre eindeutig die Wahl, wenn ich ein Kind ins Bett bringen lassen würde. Hast du schon mal eine Deckenhöhle mit deiner Tochter gebastelt, Dominik? Nein. Oh, dann hast du wirklich eine der grundsätzlichen Elternübungen. Aber willst du mich jetzt als schlechten Vater dastehen lassen? Willst du wirklich so weit gehen, um zu gewinnen? Ja. Steht es zur Diskussion? Hallo? Ich mach dich fertig, dich und deine ganze Familie. Hauptsache ich gewinne dieses Achtelfinale. Wenn man seine Kinder liebt, dann baut man mit ihnen aus Decken eine Höhle. Alter, fick dich! Fick dich, Kraus, fick dich! Darf ich jetzt mal ausführen? Eine Deckenhöhle, ja? Ich bin eh raus! Eine Deckenhöhle. Alles eine Scheiße. Und da setzt man sich dann rein mit ein bisschen Taschenlampe, mit ein bisschen was zu knabbern, vielleicht eine Dose Spaghetti und dann lässt man den Tag ausklingen. Und ja, ob das jetzt mit der Packung ob Spaghetti. Ob das jetzt eine Decke ist. Aber nachher noch Zähne putzen, ob das jetzt eine Decke ist oder ob das jetzt eine, sagen wir mal, eine Holzwand ist, die man vielleicht, oder Holzbretter, die man so übereinander schlichtet, dass man sich reinsetzen kann. Da ist es jetzt ja wirklich Haarspalterei. Und von daher glaube ich sehr an die Bettbringqualitäten von unserem Rexbiers. Da würde ich mich jetzt tatsächlich entscheiden für den Stuntman. Was? Einfach nicht. Ich glaube zwar, der hat ein bisschen das Problem, dass er durch die ganzen körperlichen Aktivitäten die Kinder vielleicht eher noch etwas hochpusht als runterbringt, aber der hat so ein bisschen den, ich sag mal, etwas stringenteren, beziehungsweise etwas vertrauenswürdigeren Lebenslauf, sodass ich sagen würde, Kinder bei unseren Spaghetti-Reisenden, der später ja auch noch mit anderen Sachen erwischt worden ist, eher schwierig, auch wenn der vielleicht die besseren Geschichten zu erzählen weiß. Kommen wir zu... Das ist eine unbefriedigende Erklärung. Also ich war selten so unbefriedigt von der Erklärung für einen Punkt, den ich gemacht habe. Aber vielleicht erfährst du endlich Befriedigung im großen Finale. Nummer 14. Und Nummer 14 ist ein Wer hätte wohl das bessere Comedy-Special auf Netflix? Und es treten im absoluten Finale gegeneinander an Arsène Gesche gegen Golfer Maurice Flitcroft. Also diese Paarung hätte ich ja kommen sehen können, glaube ich. Ein Comedy-Special. Ist nett. Naja, also jetzt mal ganz im Ernst. Das ist ja jetzt echt ziemlich offensichtlich, dass der Maurice eindeutig ein besseres Comedy-Special hat. Weil am Ende des Tages musst du ihn einfach nur selbstbewusst sein Leben schildern lassen. Und es ist zum Brüllen komisch, wie wir selber erfahren haben. Und ob er dann der Meinung ist, dass das eine ernsthafte Dokumentation über sein Leben ist und wir der Meinung sind, dass es ein Comedy-Special ist, das ist ja dann was man im Anschluss vielleicht nochmal diskutieren kann. Aber eindeutig Maurice. Ja, aber du magst es da auch ein bisschen leicht, ne? Das ist so ein bisschen, Comedy aus der Zeit von Karl Dall und Didi Hallervorden. Ja, das ist so richtig auf die Nase gebundener Humor. Ich glaube, heutzutage ist Comedy ein bisschen feingeistiger, kommt kommt aus einem ganz anderen, Bereich in den Herzen der Menschen. Ja, auch gerade dann, wo es heikel wird und wo es ein bisschen wehtut und wo es vielleicht auch ein bisschen finster ist. Gerade da entsteht wo es vielleicht auch wirklich wehtut. Wirkliche Comedy-Gold heutzutage, ja. Also wenn du dir mal anschaust. Aha, wenn man qualvoll stirbt nach einer Vergiftung. Wenn du mal Louis C.K. Mit Didi Hallervorden vergleichst, dann bin ich doch, glaube ich doch, dass wir beide sehr, sehr schnell uns auf einen einigen könnten, der wirklich moderne, gute Comedy macht und die ist nicht platt, die ist nicht haut drauf, die ist einfach zum Nachdenken und aber geht halt über Leichen, geht halt über Leichen. Du musst für einen guten Witz, musst auch mal eine Freundschaft opfern können. Muss ich es jetzt noch aussprechen? Also, ich bin für Gesche. I'd love to see it, aber ich glaube, da kriegst du Probleme mit dem Gesetzgeber. Ach, bei Netflix geht es schon. Ist ja nicht so, ist ja nicht so, als ob das Fernsehen wäre. Sie war Running Man, so das Jahr 20, sonst wie. Fällt mir wahnsinnig schwer an der Stelle. Ich glaube, Jürgen zu sagen, dass er verloren hat, ich bin ja schwer mit mich selber loben, ja, ich bin ja selbst mit mir oft sehr unzufrieden, aber ich muss mal sagen, bei der Argumentation, da sehe ich mich jetzt schon, da muss ich mir mal auf die Schulter klopfen, da sehe ich mich jetzt schon ganz weit von. Und spätestens jetzt würde ich ihm seine Ahnung ganz einfach sonst wohin schieben. Also ich finde das Argument für so dark und edgy Humor bei Gesche auf jeden Fall eine gute Sache und dass die auch nicht jugendfrei ist, das versteht sich dann auch von selber. Und dass Maurice Flitcroft mit seinen quietschenden Clownschuhen dann etwas aus der Zeit gefallen ist, auch. Nichtsdestotrotz befürchte ich einfach, dass Gesche aufgrund von, ja, wollen wir der Person wirklich noch eine Bühne bieten, beziehungsweise passt die in ein Unternehmen, das vielseitig unterhalten will, dann doch nicht ganz so gut rein. Wie Moment vielleicht mal, mein Handy klingelt gerade im Vergleich wirkende. Netflix, hallo, ja, das ist, hätte ich jetzt aber nicht damit gerechnet. Ja, was? Ich soll euch ein Comedy-Special schreiben? Ja, alles klar, okay. Ich rufe euch dann zurück, okay. Ciao. Sorry, ich war kurz abgelenkt. Was hast du gesagt? Und damit kommen wir zur ultimativen Position, denn Maurice Flitcroft hat sich hier von 16 Figuren, die wir im Ach-Universum schon mit zu tun hatten, als ultimative, was auch immer es ist, durchgesetzt. Juhu! ist die Frage, war das eine Überraschung? Vielleicht nicht, aber die Würfel wollten es offensichtlich auch sehr gut mit Maurice. Ich würde das gerne mal, ich würde was, das gerne was mal, ich jetzt, was habe ich jetzt ich würde gewonnen? Das gerne mal mit einer Community-Abstimmung challengen, hier diese finale Erscheidung. Ich möchte das quasi den, ich möchte sehr den Videobeweis. Das wäre eine sehr, sehr lustige Idee, das in einem Live-Format oder mit Streaming und Leuten, die dann abstimmen, dazu zu machen. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Aber jetzt machen wir das erst ganz anders. Sobald diese Episode gedroppt ist, bitte die Menschen in der Achterrasse, jeder hat eine Stimme und jeder, der das jetzt hört und auf der Achterrasse ist, schreibt einfach in den Kanal rein, ich stimme für und sagt quasi, wer für ihn quasi der Gewinner gewesen wäre. Um's also genauer wirklich nur zum Finale Gesche gegen Maurice. Genau, nur Gesche gegen Maurice. Und die Frage war nochmal, Philipp? Wer von den beiden hätte wohl das bessere Comedy-Special auf Netflix? Genau, die Frage an die Achterrasse. Bitte lasst uns eure Meinung wissen und ihr werdet den ultimativen Gewinner küren. Enttäuscht mich nicht, ich glaube an euch. Oh, fantastisch. Ich hoffe, liebe Zuhörenden, euch hat die neue Formatidee gefallen. Ich hatte einen riesen Spaß dabei. Wird es gerne wiederholen mit natürlich neuen Themen, neuen Personen oder Dingen oder was auch immer. Alle natürlich entweder aus dem Ach-Kosmos oder zumindest mit so einem geschichtlichen, sagen wir, groben Anstrich. Ich hatte viel Spaß dabei. Ich hoffe, euch beiden hat es auch gefallen. Und vielen Dank für das wunderbar unterhaltsame Format mit euch. Danke. Ich schicke dem Dominik jetzt einen Artikel über Funktionstraining, wo drin steht, dass Golf und Tennis quasi die gleiche Sportart ist, nur mit anderen Schlägern. Besser wird's nicht. Da habe ich ja nicht mal viel Zweifel. Es ging ja nur darum, ob deine Füße dann quasi noch andere Sportart machen. Aber gut. Gut, bis zum nächsten Mal. Danke, Philipp. Bis dann. Tschüssi. Tschüss. Deine Füße noch andere Sportarten machen. Ja, meine Füße spielen Fußball, aber meine Hände spielen lieber Tennis. So eine Krake in so einem Animationsfilm. So, ich drück mal hier auf Stopp. Gut. Tschüss.